نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تكلمنا المرة الماضية عن السترة وسترة المصلي، وطبعا الصوت كان يتقطع كثيرا بالنسبة للإنترنت، فنعيد الحديثين بسرعة أو الثلاثة، ثالث قلنا ضعيف لذلك ما شرحنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. وفي رواية البزار: 40 خريفا. وقلنا قول من الإثم هذا مدرج وليس من رواية الشيخين. وما الحديث الآخر؟ فكان حديث عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. وثم تكلمنا عن حديث سبرة ابن معبد الجهني 217 وصلنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسام. وقلنا أن هذا الحديث ضعيف، ولم نكمل إن شاء الله في أحاديث السترة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. كابيتل فير فوم زويتن بوخ und das ist Buch von dem Gebet. Buch von dem Gebet. Wir haben voriges Mal gesprochen über Sutrat al-Musalli. Sutra ist das diese Abschirmung, was der Betende vor sich hat, damit die Leute nicht zwischen, damit die Leute nicht vor ihm durchgehen können. Und da haben wir erklärt, was die Gelehrten dazu sagen bezüglich Sutra. Ich denke aber, das letzte Mal war die Verbindung sehr schlecht. Deshalb gab es Unterbrechungen. Ich wiederhole die drei Hadithe, die wir voriges Mal erklärt haben. Und zwar an Abi Duhaym ibn al-Harith, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn derjenige, der zwischen den Händen eines Betenden wüsste, was er von Sünde begeht, würde diese Person 40 Jahre oder 40 warten, bevor er zwischen den Händen eines Betenden durchgeht. Das Hadith bei Bukhari Muslim, ohne von Sünde. Das Wort min al-Ithm, von Sünde, ist nicht von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bei Al-Bazzar, der sagte 40 Kharifan, das sind 40 Jahre. Hätte die Person gewusst, die zwischen den Händen eines Betenden durchgehen will, hätte gewusst, wie das schlimm ist, dann werde er 40 Jahre warten. Ist besser für ihn, als durchzugehen. Zweitens, Hadith von Aisha radhiyallahu anha, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde gefragt in Ghazwat Tabuk bezüglich Sutrat al-Musalli, Abschirmung eines Betenden, der sagte sallallahu alaihi wa sallam, das ist ungefähr wie Ende des Sattels eines Kamels oder eines Pferdes oder Esels. Und das dritte Hadith war 217, und zwar Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani, Entschuldigung, der sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, liyastatir ahadukum fi salatih walau bisahm. Man sollte im Gebet, einer von euch sollte im Gebet Sutra nehmen, auch wenn das ein Pfeil ist. Pfeil. Und diese Überlieferung ist schwach, das ist bei Al-Hakim. Das ist schwach. Barakallahu fikum. Das waren die drei Hadithe, die wir voriges Mal erwähnt haben. Zwei Hadithe, die sind authentisch. Ein Hadith ist schwach. Und heute machen wir weiter. Hadith 18, بعد المئتين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. المرأة والحمار والكلب الأسود. عليكم السلام. المرأة والحمار والكلب الأسود. وفي هذا الحديث فيه الكلب الأسود شيطان. أي يفسد أو يقلل الثواب، يفسد أو يقلل الثواب. إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، أن يمر بين يديه المرأة، الحمار والكلب الأسود، وتمام الحديث فما بال الأسود من الأحمر، من الأصفر، من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: الكلب الأسود، الكلب الأسود شيطان. وفيه الكلب الأسود شيطان. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا مطولا، أي الحديث هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه سترة، المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالوا: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. والظاهر أنه يبطل، يقطع أي يبطل. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال قوم: يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار، لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس أنه مر بين يدي الصف على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها، فجعلوه مخصصا لما هنا. ولكن هذا الحديث لا يخصص. لماذا؟ لأن ابن عباس مر بين الصفوف وليس بين يدي المصلي، بين يدي الإمام، وذكرنا أن الإمام سترح لغيره. وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود. قال: وفي نفسي من الحمار والمرأة. أما الحمار فلحديث ابن عباس، وأما المرأة فلحديث عائشة عند البخاري أنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهي معترضة في قبلته، فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما، وإذا قام بسطتهما. فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه، وهذا لا يسلم. هذا أيضا لا يسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ رجليها سترة ولم تمر بين يديه. فرق لما أنت تجعل رجليك هكذا وتفعل هكذا وبين تمر، كذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقطع المرور. يعني فلو أتت امرأة ودخلت أمامك فأنت رديتها، هذا ما تقطع الصلاة. لماذا؟ لأنها، بارك الله فيكم، ما مرت، لأنها ما مرضت. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأول الحديث بأن المراد بالقطع نقص الأجر للإبطال، للإبطال. قالوا لي شغله القلب بهذه الأشياء. ومنهم من قال: هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد: لا يقطع الصلاة شيء، وهذا سيأتي الكلام عنه. وقد ورد في حديث ضعيف أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، ولكن الحديث ضعيف، وهو في ضعيف أبي داود، أي في الضعيف من سنن أبي داود. ولمسلم كذلك الحديث 219 الآن عن أبي هريرة نحوه، أي نفس الحديث دون الكلب، يعني ما قال فيه الكلب. ولكن الصحيح أنه موجود في صحيح مسلم الكلب. و220 الحديث 220، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، يعني دون آخر شيء، وقيد المرأة بالحائض، يعني قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، وأخرجه النسائي وابن ماجه. تقييد المرأة هنا بالحائض أي ليس المرأة اللي عندها حائض، المرأة البالغة، لما تقول الحائض أي البالغة وليس المرأة التي تكون حائضة. أي بارك الله فيكم، هذه الأحاديث يفهم منها، انتبه. هناك حديث لعائشة لم يذكره هنا الشارح رحمه الله تعالى، وهو قالت سوتمونا بالحمير والكلاب، أي عائشة ما قصدت أنه جعلتونا حمير وكلاب، وقال ولكن قصدت عائشة رضي الله عليها مسألة أنه يعني جعلتمونا في قطع الصلاة مثل الحمير والكلاب. وقالت عائشة كنت، كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يصلي، وكنت أعترض في قبلته وكذا، فذكرت هذا الحديث، وهو أنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهي تعترض في قبلته، فإذا سجد غمز رجليها فكفت أو قبضت رجليها، فإذا قام بسطتهما، وتأولت عائشة ذلك. ولكن الصحيح يا أخوة أن الحديث هنا واضح، أن الحديث هنا واضح. فذلك أولا انتبهوا إلى أقوال أهل العلم، منهم من قال يقطع الصلاة أي يبطلها، المرأة والكلب الأسود والحمار تأولوا مسألة وهناك من قال الثلاثة تقطع الصلاة خلاص، يعني إذا مرت مرأة بين يديك أو مر كلب أسود بالذات أو حمار قال خلاص تذهب. أما إذا كان رجل، لو مر رجل أو طفل أو قطة أو شاة، هل يقطع الرجل صلاته؟ لا، ولكن لو ما فعل شيء فله نصف الأجر في الصلاة، ينقص الأجر، لأنه ما في شيء يمر إلا وشيطانه معه، فمر الشيطان بين يديك وأشغلك عن صلاتك. فإذا قول أنه يقطعها يبطلها، قول الكلب والمرأة دون الحمار، قول ثالث الكلب الأسود فقط، قول رابع لا يقطعها شيء، يعني حتى لو مرت مرأة، حتى لو مر كلب أسود، حتى لو مر حمار قالوا ما يقطع شيء، قالوا لأنه هذا الحديث منسوخ. والصحيح والله تعالى على علم أن المرأة إذا كانت بالغة والحمار والكلب الأسود إذا مروا أمام سترة المصلي فتقطع الصلاة، والله تعالى على علم لظاهر الحديث. والأصل هنا الأمر واضح. بارك الله فيكم، حديث 218 أبو ذر رضوان الله عليه زاكت دي بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت Das Gebet eines Muslims wird unterbrochen, wenn er nicht keine Abschirmung hat wie das Ende eines Sattels durch eine Frau, einen Esel und einen schwarzen Hund. Und in diesem Hadith, das bei Muslim überliefert, der schwarze Hund ist ein Teufel oder ist Teufel, Shaitan. Es gibt Barakallahu fikum bezüglich dieser Hadith eine Geschichte, und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand von euch betet und der hat und jemand läuft oder geht zwischen seinen Händen, wenn das ein Hund ist, ein schwarzer Hund, ein Esel und eine Frau, wenn die dadurch passiert oder geht, dann muss man das Gebet entweder unterbrechen oder heißt das, das Gebet ist sozusagen weniger wert. Die Leute haben gesagt, O Prophet, wieso der schwarze Hund, nicht der rote oder der weiße oder der gelbe Hund? Warum speziell der schwarze Hund? Der Prophet sagte, der schwarze Hund ist Teufel. Der schwarze Hund ist Teufel. Das bedeutet, es kann sein, dass ein Teufel in diesem Hund inkarniert. Weil die Djinn, die Teufel von Djinn, die können sich formen. Verschiedene Formen nehmen. Und es kann sein, dass er ja das gemeint wird. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. In diesem Zusammenhang. Deshalb, in diesem Zusammenhang sollte man das verstehen, was hier gemeint wird. Lauter geht nicht. Das ist am lautesten jetzt. Das ist am lautesten. Auf jeden Fall, ja, klar, Moment. Ich denke, jetzt wird lauter, richtig laut. Ja, das ist jetzt lauter geworden, oder? Okay. Drei. Idhan barakallahu fikum. Dies Hadith, wenn wir wörtlich das nehmen, das Gebet wird unterbrochen, yaqta. صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب. Das Gebet eines Moslems wird unterbrochen, wenn eine Frau, ein Hund, ein Esel und ein schwarzer Hund durchpassiert, die Sutra durchgeht. Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Und zwar, manche Gelehrten haben gesagt, hier, yaqta wird unterbrochen, das bedeutet, das Gebet ist ungültig. Du musst es nachholen. Wiederholen. Brechen und wiederholen. Andere haben gesagt, wenn eine Frau oder ein schwarzer Hund die Sutra zwischen deinen Händen läuft, dann musst du das Gebet unterbrechen oder brechen jetzt und dann musst du das Gebet wiederholen. Und die haben gesagt, Esel nicht. Weil die gesagt haben, es gibt ein Hadith, dass Ibn Abbas auf einen Esel gekommen ist, während der Prophet Muhammad s.a.w. gebetet hat und der zwischen den Reihen hier geritten, sozusagen, und der Prophet hat ihm nicht befohlen, dass er das Gebet wiederholt. Oder Ibn Abbas selber hat das nicht gemacht. Aber hier diese Argumentation ist nicht richtig. Warum? Weil Ibn Abbas radhiyallahu anhu nicht vor den Händen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi mit Esel geritten hat oder gelaufen ist. Nein, das war nicht so. Der war zwischen den Reihen. Und wir haben gesagt, wenn der Imam betet, dann ist der Imam ein Sutra für alle Leute. Sein Sutra ist für alle und nicht jeder für sich selbst. Deshalb könnte man das nicht sagen. Zweitens haben Imam Ahmed sagte, in einer Überlieferung vor ihm. Das wird nicht das Ganze. Er sagte das einmal so, aber es gibt andere auch Meinungen von ihm. Der sagte, bei dem schwarzen Hund ist klar, wenn ein schwarzer Hund vor dir läuft, dann ist das Gebet ungültig. Du musst das nachholen. Aber bei Frau und bei Esel, da sagt er, ich habe in meinem Herzen etwas dagegen. Der hat das nicht so deutlich gesprochen. Der sagte bezüglich Hadith Aisha. und Ibn Abbas. Ibn Abbas habe ich erwähnt, als er gekommen ist und zwischen den Reihen auf einen Esel geritten war, Radwanullah Ali. Und das kann man nicht als Beweis nehmen, weil er nicht vor der Sutra vom Propheten Muhammad s.a.w. gelaufen ist, sondern das war hinter ihm. Zweitens, Hadith Aisha. Aisha hat gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat in der Nacht gebetet und ich habe meine Beine vor ihm gestreckt. Als er Sujud machen wollte, ich habe meine Beine, der hat sozusagen mich gekniffen und ich habe meine Beine zurückgenommen. Das wird einmal gestreckt und einmal gebeugt, damit er Sujud machen kann. Da hat er gesagt, ja. Aber hier auch, das ist nicht so, weil maximal kann man sagen, der hat ihre Beine als Sutra genommen. Aber Aisha ist nicht weggegangen, ist nicht durch seine Sutra gelaufen. Es gibt klaren Unterschied zwischen, ich sitze da und ich zum Beispiel, du nimmst mich als Sutra oder meine Beine oder meine Hand, mein Rücken und dass ich zwischen dir und dein Sutra laufe. Deshalb, da kann man auch nicht dir sagen, dass es die Sache so ist. Die meisten Gelehrten sagen, wenn auch Esel, wenn auch Frau oder schwarzer Hund zwischen dir und dein Sutra läuft, dann ist dein Gebet noch gültig und du brauchst das Gebet nicht zu brechen, weil die eine Überlieferung genommen haben, das Gebet wird nicht durch irgendetwas unterbrochen. Das werden wir, das Hadith Abu Sa'id, das werden wir erklären nachher, weil das nicht so ist. Es gibt natürlich eine Überlieferung, das ist schwach. Und schwache Überlieferungen darf man nicht als Beweis nehmen in der Religion. Dass ein Jude, ein Christ, ein Feueranbeter und ein Schwein das Gebet auch unterbricht. Aber das ist daif, das ist schwach. Hadith Nummer 219 hat damit zu tun, mit dem ersten, mit 218. Und zwar, Al-Imam Muslim hat erwähnt von Abi Huraira, das gleiche Hadith, aber ohne Hund. Der hat nicht von dem Hund gesprochen. Aber eigentlich, Hund steht im Hadith. Hadith 220 von Abu Dawud al-Nasai, دق الباب الله فن أبو داود ون النسائي فن ابن عباس هات überliefert dass die Frau hier, die ist die Frau, die sozusagen menstruierend ist, das bedeutet, die erwachsen ist. Weil manche verstehen, menstruierende Frau, da haben sie gemeint, das bedeutet hier, dann haben sie gemeint, menstruierende Frau, das wird die Frau, die ihre Periode hat, das bedeutet hier nicht die Frau, die jetzt ihre Periode hat, sondern die Frau, die erwachsen ist. Das bedeutet, sie hat die Pubertätzeit erreicht. Barakallahu fikum, eigentlich? Das heißt, Barakallahu fikum, aus diesen Aussagen kann man etwas lernen, und zwar, manche Gelehrten haben gesagt, egal was zwischen dir und dein Sutra läuft, egal was zwischen dir und dein Sutra läuft, die erste Meinung, egal was zwischen dir und deine Sutra läuft, dein Gebet ist gültig. Und es ist gar nicht passiert. Zweite Meinung, Wenn zwischen dir und deinem Sutra etwas läuft, dann hast du weniger Lohn. Dritte Aussage, wenn zwischen dir und deinem Sutra etwas passiert, Frau, die menstruieren, das wird eine erwachsene Frau, ein Hund und oder ein schwarzer Hund oder ein Esel, dann ist dein Gebet ungültig, du musst das nachholen. Und das ist die richtige Aussage, wallahu ta'ala ala alam. Viertens, bei schwarzem Hund ja, bei Frau und Esel nicht. Andere, die sagen, bei Frau, schwarzen Hund ja, bei Esel nicht. Und das sind sozusagen die Aussagen der Gelehrten. Und die richtige ist, du musst eine Sutra nehmen und du gar nicht darf passieren, auch wenn das ein Ziege ist oder Katze oder ein kleines Kind und so weiter. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين. يعني إذا أحد أراد أن يجتاز بين يديك فتمنعه، تعطيه إشارة تمنعه، فإن أبى فلتدفعه، ادفعه. هنا فإنما هو شيطان، ليس الرجل نفسه شيطان، وإنما أي هذا شر، فيه شر، الأمر فيه شر. والتعليل الآخر أن معه القرين، معه شيطانه، فيريد هذا الشيطان يقطع عليك صلاتك أو يذهب عليك، يعني يشوش عليك هذه الصلاة. هنا فليقاتله أو فليدفعه دفعا شديدا، وليس أن يقاتله بالسلاح بحيث يشيل السيف ويقطع رأسه. ولكن جماعة قالوا له أن يقاتله حقيقة، قال الجماعة له أن يقاتله حقيقة، يعني يقاتله وأخرج البخاري أن شابا أراد أن يجتاز بين يدي أبي سعيد فدفعه، فأراد الشاب أن يجتاز فدفع أبو سعيد في صدره، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى. فذلك قال بعض العلم يرد بلطف بسهولة، ولو حتى آخر شيء يقتل ما يتركه يدخل. فإذا رأينا هذا الأمر، هل نستطيع أن نقول بعدها أن السترة فقط مستحبة؟ فليقاتله. وهنا فإنه ما هو الشيطان أي تعليل أن فعله فعل الشيطان، لأنه يشوش على المصلي كما ذكرنا، يعني الحامل له على ذلك هو الشيطان، فإن معه القرين. واختلف أهل العلم في الحكمة، يعني ما حكمة أنه تدفع هذا الإنسان أنت؟ قالوا لدفع الإثم عن المار، حتى ما يأثم لو يعلم المار بين يدي المصلي لا مكث 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وقيل للخلل الواقع بالمرور في الصلاة، يعني يصير خلل تشوش الصلاة عليك. قيل ولصيانة الصلاة عن النقصان من الأجر، فقد أخرج أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. وابن مسعود رضوان الله عليه قال إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، يعني يروح عليك نصف الأجر، نصف الصلاة راحت. هذا قال بعض أهل العلم أنه إذا لم تتخذ سترة ومر واحد بين يديك، أما إذا كنت متخذ سترة ومر بين يديك قالوا هذا أمر آخر فيدفعه. لماذا؟ لأنه تعدى ما نهي عنه. ما هو النهي؟ أنه لا يقطع صلاة المصلي ولا يمر بين يديه. 221 von أبي سعيد الخدري قال sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte wenn jemand betet, wenn jemand von euch betet, da sollte er eine Abschirmung, ein Sutra nehmen, was ihn von den Leuten abschirmt. Das bedeutet vor dir. Wenn jemand zwischen dir und dein Sutra laufen will oder gehen will, dann schiebst du ihn zurück. Wenn er weiter unbedingt passieren will, dann kämpfst du gegen ihn, weil das ein Teufel ist. Und in einer Überlieferung, weil der Qarin dabei ist. Qarin ist derjenige von Jinn, der mit dir ist, der dir immer Schlechtes einflüstert. Das ist ein Hadith, da musste man auch das verstehen. Weil hier dieses Wort فَلْيُقَاتِلْهُ im Arabischen heißt, kämpft gegen ihn. Und فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان, wahrlich, das ist ein Teufel. Ist das so, wörtlich zu verstehen jetzt? Oder gibt es dafür Erklärung? Jetzt kommt die Erklärung, barakallahu fikum. Das heißt, du hast deine Sutra, du hast deine Abschirmung. Und hier, bevor wir weitermachen, nur die Frage ist, schaut mal diese Überlieferung. Der Prophet sagt, der muss ihn schieben, hinten, nach hinten, der darf nicht passieren. Und mehr als das, der sollte ihn stark schieben, als ob er gegen ihn kämpfen wird. Wenn er unbedingt die Sutra passieren wird. Nach dieser Überlieferung könnte man eigentlich sagen, Sutra ist nur beliebt. Beliebt und man schiebt ihn und man kämpft gegen ihn. Beliebt. Ich denke nicht. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Barakallahu fikum, in diesem Hadith, erstmal, du musst eine Sutra nehmen. Zweitens, du sollst näher zur Sutra sein. Drittens, wenn jemand kommt und der will passieren zwischen dir und Sutra, was machst du? Du verhinderst ihn. Zum Beispiel, du gibst ihm ein Zeichen. Oder du kannst nach vorne laufen, dass er hinter dir zu deinem Sutra. Hast du das nicht gemacht und sowas? Und er will unbedingt, verhindere ihn. Er will unbedingt, schiebe ihn nach hinten. Bei manchen Gelehrten haben gesagt, man kann auch ihn wirklich gegen ihn kämpfen. Aber das ist nicht so. Nicht, dass man ein Schwert hat, der holt man Schwert und hier. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern das bedeutet hier, فَلْيُقَاتِلُهُ, das bedeutet im Arabischen, das heißt, der soll ihn richtig nach hinten schieben. Der soll ihn nicht sozusagen passieren lassen. Es gibt eine Überlieferung bei Al-Bukhari, dass Abu Sa'id al-Khudri gebetet hat. Und da kam ein junger Mann und der wollte zwischen ihm und sein Sutra laufen. Abu Sa'id hat ihn sozusagen verhindert. Dann hat er ihn nochmal verhindert. Der Mann wollte unbedingt dann laufen. Abu Sa'id al-Khudri hat ihn richtig nach hinten geschoben. Der hat das der Sahabi gemacht. Manche Gelehrten haben gesagt, Wie in Nawawi, der hat gesagt, ja, das ist nur beliebt, dass man ihn nach hinten schiebt. Und nicht unbedingt. Warum? Weil die sagen, Al-Shafi'iyya, manche von ihnen, die sagen, das ist beliebt, Sutra. Und dann haben sie einen Konflikt hier mit diesem Hadith. Deshalb sollte, wenn man sagt, Sutra ist beliebt, dann sollte man auch sagen, ja, beliebt. Weil das nicht geht. Man kann das nicht vereinbaren. Auf jeden Fall, aber hier sieht man, wie wichtig ist, dass man Sutra. Und das Wort فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان, das heißt Barakallahu fikum, nicht weil er sozusagen der ist Teufel. Nein, der Muslim ist niemals Teufel. Aber das bedeutet, seine Tat ist eine Tat von Teufel. Seine Tat ist schlecht, weil wenn man sagt, das ist Teufel, das bedeutet schlecht. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ar-Rakibu Shaytan, Ar-Rakibu Shaytan. Derjenige, der allein reist, ist Teufel. Heißt das, er ist Teufel geworden? Nein! Das heißt, seine Tat ist eine Tat von Teufel. ومعه القرين, das bedeutet der Karin, der von Jinn, der immer mit dir ist. Die Gelehrten haben natürlich dann diskutiert, was ist die Weisheit? Was ist die Weisheit, dass man sozusagen denjenigen, der passieren will, verhindert? Manche haben gesagt, damit derjenige, der passieren wird, keine Sünde begeht. Weil wenn er geht, dann hat er Sünde begangen. Der Prophet hat das gesagt doch. Hätte derjenige gewusst, wie schlimm das ist, dass er zwischen den Händen eines Betenden läuft oder passiert, wäre er oder würde er 40 Jahre warten, bevor er das macht. Zweitens, die haben gesagt, die Sache ist so, wenn jemand zwischen dir und dein Sutra passiert, dann wird dein Gebet, du wirst nicht keine Klarheit im Gebet haben, du wirst keine Konzentration mehr haben. Manche haben gesagt, für diese zwei Weisheiten. Und bestimmt, Barakallahu fikum, wenn du betest und du hast keinen Sutra genommen und jemand läuft vor dir, dann hast du sozusagen, dann hast du mindestens weniger Lohn in deinem Gebet. Beweis dafür ist, Umar radhiyallahu alayhi sagte, hätte der Betende gewusst, wie schlimm es ist, hätte er gewusst, wie schlecht das ist, ohne Sutra zu beten, wäre er niemals ohne Sutra oder hätte er niemals ohne Sutra gebetet. Ibn Mas'ud sagte, dass jemand vor dir läuft im Gebet, hast du sozusagen die Hälfte der Belohnung verloren. Das heißt, die Hälfte der Belohnung vom Gebet hast du verloren, wenn du kein Sutra hast und jemand passiert vor dir. Das heißt, Barakallahu fikum, es ist sehr wichtig, dass man eine Sutra hat. Und wenn jemand versucht, dann zu passieren, verhinderst du ihn. Wenn er das macht, dann läufst du nach vorne, dass er hinter dir läuft. Woher haben wir das? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gebetet und er hat sozusagen einen Baum vor sich gehabt. Und dann kam eine Ziege, die wollte passieren unbedingt. Der Prophet ist nach vorne gegangen, bis sein Bauch an dem Baum war. Und dann ist diese Ziege hinter ihm gelaufen. Das heißt, okay. Oder du verhinderst die Person. 222. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن ولكن أصاب من قال أنه ضعيف. الحديث هذا ضعيف بارك الله فيكم. يعني أنه يجعل الإنسان خطا ويصلي إليه هذا ضعيف. ولكن الإنسان يجب عليه أن يتخذ سترة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني الراحلة يصلي إليها. أما باعتبار هذا، وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جدار كما ذكرنا، فأتت شاة فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى الأمة، والحديث عند البخاري ومسلم. ولكن باعتبار الحديث ضعيف فنترك هذا، بارك الله فيكم، حتى ننتبه. أبو هريرة überliefert, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wenn jemand von euch betet, dann sollte er etwas vor sich haben. Wenn er etwas nicht findet, dann sollte er einen Stock sozusagen in den Sand stehen lassen vor ihm, stellen. Wenn er nicht findet, dann sollte er eine Linie zeichnen. Und dann lasst er die Leute laufen. Diese Überlieferung ist schwach. Der Autor hier von Subul al-Salam, As-San'ani, sagte, nein, das ist sozusagen, das ist schön, das bedeutet, das ist Hassan. Aber die richtige Meinung bezüglich dieser Überlieferung ist, das ist schwach. Das heißt, das geht nicht, dass man eine Linie auf dem Boden macht als Sutra. Nein. Da haben wir gesagt, Hadith Aisha, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Mithlu Mu'akhirati Rahal. Das muss mindestens etwas Großes sein. Und nicht so einfach, Barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad s.a.w., einmal hat er keine Sutra gefunden. Der Prophet Muhammad s.a.w. hatte keine Sutra, sozusagen, der hat nicht gehabt. Der hat sein Reittier als Sutra genommen und er hat gebetet. Und Barakallahu fikum, noch etwas. Der Prophet Muhammad s.a.w., der hat zu Wand oder zu Baum gebetet, dann wollte ein Ziege laufen. Der Prophet Muhammad s.a.w. ist nach vorne gelaufen, bis sein Bauch an Wand oder am Baum war, und dann ist die Ziege nachher. Deshalb sieht man, dass die Sutra sehr wichtig ist. Aber diese Überlieferung von Abi Huraira, Barakallahu fikum, das heißt, dass man eine Linie zeichnet auf dem Boden, das ist schwach. Allah Ta'ala ala wa alam. Es gibt auch dafür noch eine andere Überlieferung, und zwar, dass die Sahaba eines Tages, wir haben das schon gehabt, dass sie gebetet haben, als wir über Qibla gesprochen haben, dass sie gebetet haben und am nächsten Tag, die haben Linien gemacht und dass sie so gebetet haben. Da haben wir gesagt, es gibt auch in dieser Überlieferung Schwäche. وَعَنَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف وهو ضعيف. في إسناده مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي. فإذا بارك الله فيكم الحديث ضعيف. أما من قال بعدم ضعفه، يعني من قال بتحسينه، فقال المراد بالقطع في حديث أبي الذر نقص الصلاة، وبعدم القطع عدم البطلان. ومنهم من قال بالنسخ، ولكن باعتبار حديث أبي سعيد الخدري ضعيف فلا يقع على النسخ، ولا تعارض بين ضعيف وصحيح، التعارض يكون بين أحاديث ثابتة، أما بين أحاديث غير ثابتة وأحاديث ثابتة ما في تعارض. بارك الله فيكم. حديث نما 223 wir haben das schon vorhin erwähnt, und zwar bezüglich der Meinung von manchen Gelehrten, die haben gesagt, egal was vor dir läuft während deines Gebetes, dann ist dein Gebet gültig. Und die haben diese Überlieferung von Abi Sa'id al-Khudri genommen, und zwar der Prophet Muhammad s.a.w. hätte gesagt, لا يقطع الصلاة شيء. Das bedeutet, nichts kann das Gebet ungültig machen oder unterbrechen. وَدْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. Das wird versucht, so viel wie ihr könnt, das zu verhindern, dass jemand zwischen vor euch läuft. Das Hadith ist bei Abu Dawud und das ist da'if. Das ist schwach. Warum schwach? Weil in diesem Hadith ist Mujalid, Wahu ibn Sa'id, einer, der war schwach, ist in dieser Überlieferung. Und da kann man nicht, barakallahu fikum, sozusagen hier benutzen. Aber manche Gelehrten haben gesagt, doch, diese Überlieferung wäre in Ordnung. Und deshalb haben sie gesagt, es gibt eine Überlieferung, wenn zum Beispiel ein Esel, ein schwarzer Hund, eine Frau vor deiner Sutra läuft, dann ist das Gebet zu unterbrechen. Das wird, du stoppst und du wiederholst das Gebet. Die andere Überlieferung von Ibn Mas'ud, wenn jemand vor dir läuft, dann ist die Hälfte des Gebetes sozusagen den Lohn ist weg. Und dann kommt diese Überlieferung von Abi Sa'id al-Khudri, egal was läuft, ist kein Problem. Wie sollen wir das jetzt vereinbaren? Diejenigen, die gesagt haben, es wäre in Ordnung, diese Überlieferung. Da haben sie gesagt, ja, das bedeutet, das Gebet, wenn jemand vorläuft, das Gebet ist gültig. Der Ajr hier, da hat das mit Ajr nichts zu tun, sondern das hat nur, weil man sich überlegen wird, weil jemand vorbeigekommen ist. Andere, die haben gesagt, nein, diese Überlieferung hebt das Urteil von anderen Hadithen auf. Das wird annulliert, die anderen Hadithe. Aber barakallahu fikum, weil diese Überlieferung schwach ist, da kann man nicht das als Beweis nehmen. Und zweitens, wäre diese Überlieferung sozusagen in Ordnung? Die andere Überlieferung ist in Sahih Muslim. Das ist klar Sahih. Und diese Überlieferung ist nicht Sahih. Deshalb sollte man hier sozusagen eine davon nehmen, als stark. Und weil diese Überlieferung schwach ist, da könnte man das nicht nehmen. Deshalb bleibt das bei der Regel. Barakallahu fikum. Und pass auf, es gibt zwei jetzt Hadithe von Abu Sa'id. Wäre diese Überlieferung richtig. Aber Abu Sa'id selber hat das überliefert bezüglich Frau und schwarzen Hund und Esel. Und dazu noch die Überlieferung von Al-Bukhari, dass Abu Sa'id al-Khudri gebetet hat. Und dann kam jemand, ein junger Mann, und der wollte zwischen sein Sutra und ihm passieren. Aber Abu Sa'id hat ihn verhindert. Wäre die Sache so wie hier, das bedeutet, die Sache wurde annulliert, dann hätte er das nicht gemacht. Deshalb, diese Überlieferung ist schwach, erstmal Überlieferungskette mäßig und zweitens auch sinnmäßig. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Und somit, barakallahu fikum, sind wir zu Ende gekommen mit diesem Kapitel. In diesem Kapitel, haben wir, barakallahu fikum, die Hadithe von 215 bis 23, die sind 8 Hadithe, und da hat man gemerkt, zwei, drei Hadithe, die sind davon schwach, und die anderen 5, die geblieben sind, barakallahu fikum, die sind authentisch. Und wenn man diese Hadithe genau studiert und lernt, dann sieht man, dass die Sutra Pflicht ist. Und du darfst niemanden lassen zwischen dir und dein Sutra laufen. Da sagt man ja, aber in Haram, in Mekka, gibt es sowas. Ja, die Leute, die nehmen zum Beispiel die Aussage von Schafiiten oder Meinung oder von Hanabila, weil die sagen, in Haram gibt es andere Regeln. Und deshalb sage ich immer, barakallahu fikum, die Religion ist die Religion und die Beweise aus Koran und Sunna sind maßgebend, nicht was die Leute tun. والله تعالى على وعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Das war inshallah der letzte Unterricht diesbezüglich. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. انتبه هنا أخذنا في هذا البحث من ثمانية أحاديث منها ثلاثة ضعيفة. ويتضح الذي يدرس هذه الأحاديث يتضح أن السترة واجبة لتعاضد الأدلة على ذلك و يلحظ الإنسان كذلك بارك الله فيكم أهمية مثل هذا الشيء. والأمر الآخر, بعض الناس يقول لك إيه طيب في الحرم لما تذهب الناس يمروا من أمامك وكذا. يا أخوة, الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة, وليس الدين ماذا يفعله الناس في فلان مكان وماذا قال فلان, إنما الدليل هو بالدليل. قد يقول قائل طيب هناك من العلماء من قال باستحباب السترة, طيب نحن نعلم هذا. والقول القول بأن السترة واجبة هذا ليس طعنا فيهم, هذا ليس طعنا في العلماء, وإنما هذا قول أيضا للعلماء بأن السترة واجبة. ولكن المقياس الذي نقيس عليه هو قال الله قال الرسول. يعني مثلا هيك لا راح يطار. إذا مر أحد يعني الآن مثلا واحد يصلي بلا سترة ومرت من أمامه من مرأة خلاص راح يصل. الحديث واضح ظاهر. ليش الكلب الأسود؟ قال لأنه شيطان. فأسأل الله السلامة. لا إذا كان في سترة هنا إذا كان قريب وراح من قدامه هو الذي عليه على الأقل نص الصلاة راح. على الأقل نص الصلاة راحت. نسأل الله السلامة. الشيعة يتخذوا سترة ياخذوا هاي اللي بيصلوا عليها الحجارة. نسأل الله السلامة. لا سترة ولا دين. أنا شوفه لما بشوفه بيفتح لي المواجع المشكلة. دي شيعة دي نيمن كان سترة aber was machen sie die tun so einen kleinen wie heißt das Turbe ja Turbe Boden aber made in China jetzt ja das steht unten made in China. China, die machen die Erde für sie. So ein kleines Rechteck. Hajar, ein kleiner Stein. Da steht drauf Ali, da steht drauf Al-Hassan, Al-Hussein. Aber jetzt ist mit in China, mashallah. Weil in China billiger ist. Aber in Najaf ist teurer. Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und die beten drauf. Und das ist Bid'a, wal-Iyadu billah und Haram. Möge Allah uns bewahren. Diese Leute sagen, ja, wir beten auf diesen Stein. Weil diese Erde, die ist mit Blut von Al-Hussein vermischt. Aber bei Shia übrigens, Blut ist Najis und du darfst auf Najis nicht beten. Ja, aber schaut mal diese Leute, die verrückte Sachen haben. Möge Allah uns bewahren. طيب. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم في شون بزاك تابد أزواه وتدليس وانتريك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسكيت فايتا إن شاء الله ميت أبو جمال mit dem Unterricht, aber bei mir, ich verabschiede mich von den Brüdern und Schwestern. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamen.